3, 2, 1, go! Kommunistenkneipe, der Podcast mit Harro. Herzlich willkommen in der Kommunistenkneipe. Heute zum zweiten Teil, der hilflose Antifaschismus. Im ersten Teil haben wir mit Susan Wittstahl gesprochen und uns viel über die theoretische Herleitung bemüht, um auch anhand einiger Beispiele aufzuzeigen, dass eben ein hilfloser Antifaschismus nicht nur nicht hilfreich ist, sondern auch gefährlich sein kann. Das Thema ist uns so wichtig, dass wir eine zweite Folge geplant haben. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Jürgen Leuth. Schön, dass du da bist. Hallo. Schön, dass du eingeladen hast. Jürgen, du bist im Vorstand der Marx-Engels-Stiftung und Autor zahlloser Artikel, unter anderem in der Jungen Welt und auch in unserer Zeit. Kann man vielleicht nur am Rande erwähnen, früher auch mal beim Magazin der VVN BDA in der Antipharma geschrieben. Und da haben wir ja im bereits ersten Teil mit Susan auch schon drüber gesprochen, über VVN BDA. Und dass da zumindest Teile inzwischen selbst einen hilflosen Antifaschismus bedienen. Ja, da vielleicht nur der Verweis nochmal auf diese Teitelbaumbroschüre, die ist ja, glaube ich, ganz erhellend, wenn man über den Kontext VVN BDA und hilflosen Antifaschismus spricht. Ein anderer Verweis ist sicherlich auch noch wichtig, um dich vorzustellen, Jürgen, nämlich dein Mitwirken an dem von mir häufig empfohlenen Buch Antifa heißt Luftangriff, Regression einer revolutionären Bewegung. Das hat Susan Wittstahl zusammen mit Michael Sommer herausgegeben und von dir ist da ein Beitrag, wenn ich mich recht entsinne, über das Verhältnis von Monopolkapitalismus und Faschismus. Genau. Mit irgendeinem lustigen Titel zum Faschismus fängt schon eine Küche an, ja. Das ist wirklich so ein Buch, das sollte man gelesen haben, das sollte man im Schrank stehen haben. Es lohnt sich auch immer mal ein Kapitel rauszugreifen und nochmal nachzulesen. Ja, Jürgen, außerdem analysierst du die Funktion von Banderisten und ukrainischen Neonazis für den westlichen Imperialismus in der Bandera-Komplex, der ukrainische Faschismus, Geschichte, Funktion, Netzwerke im vollen Titel. Und in dem Kontext, also in dem Kontext von diesem Buch, sprichst du auch schon von einem hilflosen Antifaschismus, der sich als zunehmend blind gegenüber dem Monopolkapital als Träger des Faschismus erweist. Mhm. Auch das Buch wurde von Susan Wittstahl herausgegeben. Ja. Ich glaube, im 8. Mai Verlag. Genau. Ja. Das war Dokumentation zur Konferenz. Mhm. Es ist aber insgesamt jetzt keine zufällige Kombination, dass wir gerade mit dir, Jürgen, und mit Susan über den hilflosen Antifaschismus sprechen, sondern ihr beide arbeitet ja schon eine ganze Weile, auch in Kooperation zu dem Thema. Deswegen ist das jetzt kein Zufall in unserer Wahl. Ja, Jürgen, habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen, auch so zu deinem Profil, das die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen sollten, bevor wir uns ins Thema machen? Höchstens das. Ein Schwerpunkt dessen, was ich politisch so tätig bin und was mir auch am meisten Spaß macht. Ich habe recht viel Bildungsarbeit, bin immer ganz froh dazu, wenn die STRJ mich einlädt. Das macht Spaß und ist auch ganz gut. Ja, die Genossen freuen sich da natürlich auch immer drüber. Grüße gehen raus. Wir haben heute einen kleinen Vorteil gegenüber dem ersten Teil. Und zwar sieht der Vorteil so aus, um ja über so ein voraussetzungsvolles Thema wie den hilflosen Antifaschismus, der Begriff ja geprägt von Wolfgang Fritz Haug, um darüber sprechen zu können, muss zunächst ja erstmal geklärt sein, welchen Faschismusbegriff bemüht man hier eigentlich. Hm. Und da haben wir uns in der ersten Folge extra etwas mehr Zeit genommen, um anhand verschiedener marxistischer Faschismustheoretiker, also aufbauend auf Dimitrov, dann Opitz, Kühnel, Gosweiler, so die Klassiker, erstmal eine grundlegende Definition zu schaffen, also Schnittmengen, die Faschismus als Form bürgerlicher Herrschaft herausarbeiten, um das herzuleiten. Wir haben im ersten Teil darauf verzichtet und ich glaube, das ist auch für heute nicht ganz das richtige Feld, aber natürlich gibt es innerhalb marxistischer Faschismustheorien auch Diskussionen und die waren sehr wertvoll, die werden heute kaum noch geführt, aber gerade die Unterschiede auch zwischen Kühnel und Opitz, die würden sich lohnen, heute mehr zu diskutieren, wo es um Fragen wie die Massenbasis geht oder um die Form der Übertragung durch einen Militärputsch oder Machtübertragung. Also was wäre heute sinnvoll, auch zu diskutieren. Die Kräfteverhältnisse lassen es nicht so recht zu, deshalb müssen wir das jetzt auch auf eine andere Folge vielleicht mal verdrösten, wo wir mal eine große Folge machen, Opitz versus Kühnel. Vielleicht trauen wir uns da irgendwann mal ran. Hochspannend, ja. Also auf jeden Fall, liebe Kneipengenossinnen und Kneipengenossen, falls ihr den ersten Teil mit Susan Wittstall jetzt noch nicht gehört habt, holt das bitte unbedingt nach. Außerdem gibt es im kleinen Büchertisch zum Faschismusbegriff auch eine Folge, in dem haben wir Grundlegendes zusammengetragen, auch in deutlicher Abgrenzung zu solchen Konzepten wie den Neokonsensusansätzen der 90er Jahre, sondern eben marxistische Faschismustheorie. Okay, Jürgen. Wir wollen unsere heutige Diskussion sehr praxisnah halten. Mit Susan hatten wir eher das Konzept, uns auch über die ideologiekritische, etwas abstraktere Ebene zu nähern. Auch da sind wir auf sehr praktische Beispiele eingegangen. Heute möchten wir noch ein bisschen mehr die Praxisnähe wagen. Das heißt, wir wollen unsere Fragen an einem konkreten Gegenstand prüfen. Und Vorschlag wäre hier, der konkrete Gegenstand wäre auf der einen Seite die AfD und auf der anderen Seite der mobilisierte Gegenprotest gegen die AfD. Denn gegenwärtig wird ein Parteiverbot diskutiert gegen die AfD. Interessanterweise bei gleichzeitigen Rekordumfragewerten. Teilweise ein Drittel der deutschen Wählerschaft kann sich hier für eine AfD begeistern, dann mit einem Parteiverbot zu kommen. Also es ist schon eine interessante Ebene. Außerdem soll sich eine neue Jugendorganisation Ende November gründen in Mittelhessen, in Gießen. Und auch dagegen geht jetzt eine ganze Bandbreite vom bürgerlichen Antifaschismus zusammen, mobilisiert. Das Widersetzen-Bündnis hat sich gegründet. Das wird auch stark von der VVN-BDA mitgetragen oder sogar organisiert. So im Detail weiß ich das nicht. Aber das sind jetzt vielleicht ein sehr konkreter Gegenstand, den wir haben, wo wir diskutieren können. Häufig natürlich dieser bürgerliche Antifaschismus, das ist dann dies und jenes bleibt bunt. Häufig also eine identitätspolitische Kritik an der AfD, die jetzt gar nicht ganz kategorisch falsch ist, sondern einfach erstmal verkürzt gesagt ein bisschen oberflächlich greift. Ja, um diesen Charakter oder um den Charakter dieses Antifaschismus, den wir hier vielleicht nochmal mit Anführungszeichen versehen müssen, um diesen zu prüfen, dachten wir, wäre es sinnvoll, doch erstmal den Charakter der AfD überhaupt zu bestimmen, denn auch dazu gibt es ja hinreichend Meinungen. Ja. Also zur ersten Frage ganz konkret, Jürgen, wie analysierst du das? Wo hat die AfD bei all ihrer Heterogenität Schnittmengen mit den restlichen bürgerlichen Parteienblock? Zum Beispiel in der neoliberalen Wirtschaftsweise? Und wo gibt es überhaupt qualitative Unterschiede? Vielleicht einsteigend, bevor ich dann auch konkret was zu meiner Einschätzung sage, was ich für einen angemessenen, sinnvollen Herangehensweise für eine solche Einschätzung halte. Sehr verbreitet wird versucht, die AfD, das gilt für anderes aber auch, aber bei AfD kann man es sehr gut festmachen, einzuschätzen, indem man irgendwelche Teile und Aspekte dessen aufnimmt und versucht einzuordnen, wie sie denn in dieser Wirklichkeit in der Gesellschaft erscheint. Ich halte all die Ansätze, die sich festmachen, letztlich an der Erscheinungsebene, für Quelle von Fehlurteilen und irreleitend. All die Probleme, die wir kennen, und zwar sowohl in der theoretischen Einschätzung als auch bei der dann folgenden Praxis von Antifaschistinnen und Antifaschisten darauf, mache ich überwiegend das Festmachen an einer falschen Herangehensweise. Und das ist eine bürgerliche Herangehensweise. Ich denke, für Marxistinnen und Marxisten ist es angemessen und notwendig, sich ein Phänomen wie die AfD, das gilt aber auch für die gesamte Rechtsentwicklung und an Faschismusgefahr, zu nähern, indem wir unser Verständnis von dem, wie denn bürgerliche Herrschaft in diesem politischen System funktioniert und transportiert wird, als Ausgangspunkt nehmen. Und das vorweggeschickt, ohne das jetzt im Einzelnen auszuführen, komme ich dazu, dass die AfD am sinnvollsten zu charakterisieren ist mit einem Doppelcharakter, den sie erfüllen kann. Und zwar einerseits ist sie, und das ist derzeit, denke ich, überwiegend der Fall und so tritt sie auch auf und so fungiert sie, nämlich als eine Integrationspartei, das heißt eine Partei, die dazu geeignet ist und die Funktion erfüllt, Bevölkerung, die mit den gegebenen Zuständen gelegentlich und aus gutem Grund unzufrieden sind, wieder einzufangen und in einen praktikablen Rahmen dieses Herrschaftssystems einbinden zu können. Das macht die AfD. Sie ist dazu in der Lage, diese Aufgabe im Prinzip in zweiter Reihe hinter den bekannten Integrationsparteien, also das, was wir von CDU bis Grüne, SPD, aber auch Linkspartei und BSW machen da letztlich nichts anderes. All die betreiben eine Form von Integrationsarbeit und die AfD steht bereit für all die, die aus dem Fängen dieser Parteien hinausfallen, die das nicht mehr mittragen, die dadurch da Widersprüche erleben und sich nicht mehr integrieren wollen lassen, steht dann bereit als Auffangbecken. Ja, mit uns habt ihr dann aber eine Alternative eben dazu. Und das ist, meine ich, derzeit die primäre Funktion, wie die AfD auftritt. Insofern sie diese Funktion erfüllt, unterscheidet sie sich auch nicht prinzipiell von den anderen Parteien. Und all die Einschätzungen, die es ja auch gibt, die AfD mehr oder weniger, das ist auch eine andere Partei wie alle anderen, so beschreiben, haben in dem Punkt dann auch recht. Die nehmen da sehr wohl reale Teile dieser Erscheinung wahr. Und dass die AfD diese Aufgabe erfüllt, ist nicht nur systemkonform, sondern das ist passend. Genau das braucht ein monopolkapitalistisches System, nämlich im Zugriff auf eine Gesellschaft, die sich einbinden lässt in die Interessendurchsetzung der Monopole. Da kann man darüber hinaus, muss man auch darüber hinaus schauen, das alleine zu nehmen, wäre eine unvollständige Beschreibung der AfD. Und in dem Sinne dann auch eine Verharmlosung, weil ich hier AfD im Gegensatz zu den herkömmlichen Integrationsparteien auch noch die Fähigkeit zuschreiben würde, sich weiterzuentwickeln, nämlich auch hin zu einem Modell dessen, was wir klassisch als faschistische Sammlungsbewegung kennen. Das heißt, eine Sammlungsbewegung, die letztlich dazu geeignet ist, auch die Massenbasis für einen Übergang zu einer anderen faschistischen Herrschaftsform realisieren zu können. Das ist die AfD momentan nicht. Das hält sie sich aber, das ist eben der Punkt, wo sie sich von beispielsweise den Grünen oder CDU oder sonst was unterscheidet, offen. Sie kann sich dazu entwickeln, ohne in dieser Entwicklung zwangsweise ihre gesamte Funktionsweise, Arbeitstätigkeit, ihre Mitgliedschaft und sonst was über den Haufen schmeißen zu müssen. Das wäre aber bei den Grünen, bei der CDU und sonst was der Fall. Die sind so darauf eingespielt, diesen integrativen Mechanismus zu bedienen, dass, wenn sie das ändern würden, bleibt da im Prinzip an Substanz von diesen Parteien nichts mehr übrig, dann man dann genauso gut eine neue aufbauen könnte, um den Zweck zu erfüllen. Das ist in meinen Augen ein Unterschied, den die AfD kennzeichnet, und das versuche ich eben mit der Beschreibung, dass sie da einen Doppelcharakter hat, zu fassen. Die Perspektive des Kapitals kommt in den Medien oft genug vor. Wir brauchen unsere eigene Stimme. Die Kommunistenkneipe ist unabhängig, aber dafür brauchen wir eure Unterstützung. liken, teilen, spenden. Alle Infos dazu gibt's in der Infobox. Gemeinsam schaffen wir eine Gegenmacht von unten. Ich würde ganz gerne nochmal auf den Begriff zurückkommen, Integrationsproblem. Spielt ja schon immer eine wichtige Rolle. Auch Opitz hat sich da versucht, dieses Integrationsproblem zu charakterisieren und zu verstehen. Und dabei geht es ja um den Widerspruch der Interessen, hast du ja auch eben gesagt, zwischen dem Monopolkapital und ja eigentlich der breiten Bevölkerung, also der vielen. Ja. Und dieser Widerspruch ist objektiv und der muss jetzt irgendwie vermittelt werden, dass die Leute im also trotzdem die bürgerliche, interessensgeleitete Herrschaft mittragen. Und wenn sie das freiwillig machen, super, dann funktioniert diese Integrationspolitik. Dann darf es auch liberale Demokratie geben. Genau, genau. Und dann sind wir wieder bei dem, wo Kühnel halt eben von den Formen bürgerlicher Herrschaft spricht. Ja. Das heißt, dieses liberal-demokratische haben wir an Integration, die funktioniert. Ist auch gegenwärtig so. Ich würde auch den Status quo so beschreiben. Eigentlich gibt es da keine größeren Abweichungen. Und dann geht es ja um die Frage, was ist, wenn diese freiwillige Integration nicht mehr funktioniert und die auch offen gewaltsam durchgesetzt werden muss. Und da sagst du jetzt, da ist ein Potenzial in der AfD, diese offene gewaltsame Integration, also das Vermitteln der Interessenswidersprüche durchzusetzen. Das kann eine faschistische Partei oder eine AfD könnte dieses Potenzial entfalten, während andere das oder die anderen bürgerlichen Parteien dieses Potenzial nicht in sich tragen, sondern da würden sie innerlich zusammenbrechen. Also gehe ja davon aus, dass der Faschismus einem nicht den Gefallen tut, in gleicher Erscheinungsform wieder historisch aufzutreten, also mit Armbinde, SS-Uniform und so weiter, sondern Faschismus ist ja nicht diese oberflächliche Hülle und Faschismus muss auch nicht diese oder jede Diskriminierungsform nach außen tragen. Das sind ja nicht die zwingenden Merkmale, sondern Faschismus als diese Form bürgerlicher Herrschaft ist ja vor allem antimarxistisch, antikommunistisch. Also Faschismus muss immer antimarxistisch sein. Das ist, glaube ich, eine zwingende Bedingung. Aber das würde ich vielleicht noch mal ein bisschen hinterfragen oder nach der Begründung. Weshalb würde zum Beispiel eine grüne Partei daran zerbrechen, die offene, gewaltsame Integration durchzusetzen, während das bei der AfD gelingen würde? Ja. Vielleicht nochmal einen kurzen Schritt zurück, aber die Frage ist natürlich wirklich zentral. Das, was das Integrationsproblem, Opitz nennt das monopolkapitalistische Integrationsproblem. Wir haben das letztens abgekürzt zu MOKAPIP, fand ich viel schöner. MOKAPIP, oh, das finde ich schön. Oh, das setzt sich jetzt durch. MOKAPIP. Genau. Arbeiten wir dran, ja. Also das monopolkapitalistische Integrationsproblem ist wirklich in meinen Augen der zentrale Baustein, den wir brauchen, um das Herrschaftssystem, das innere Herrschaftssystem des Imperialismus, monopolkapitalistischer Gesellschaften verstehen zu können. Und das hat nicht nur den Aspekt Revolutionsverhindern, also die Leute ruhig zu stellen, sondern es hat noch darüber hinaus eine viel weitergehenden Aufgabe, nämlich die Leute wirklich stromlinienförmig hinter der eigenen Fahne zu versammeln, der Fahne des Imperialismus zu versammeln und bereit zu machen, dass eine Gesellschaft möglichst umfassend mit all ihren Kooperationsprozessen sich einbindet in die Umsetzung der Interessen der Monopole. Das lässt sich auch sicherlich nochmal weiter herleiten. Das hat was mit zunehmendem gesellschaftlichen Charakter der Produktivkräfte zu tun, die da im Hintergrund ist, die diese Notwendigkeit machen, die eigentlich notwendig machen würden, zum Sozialismus überzugehen. Aber wenn man halt nicht die Interessen der Gesellschaft selbst zum Maßstab macht, sondern die Interessen der Monopole zum Maßstab macht, dann ist das die Form, die gelöst werden muss. Und gelöst werden kann sie über die freiwillige Integration, welches heißt, also ist jetzt verkürzt gesagt, den Menschen einzureden, dass die Interessen der Monopole ihre eigenen wären. Also da geht es um Bewusstseinsverfälschung, Verfälschung von Interessenbewusstsein. Und das betreiben, wie gesagt, in Deutschland ganz maßgeblich die politischen Parteien, die ich deswegen mit dem Bezeichnung Integrationspartei in der Funktion beschreiben will. Und das ist etwas, was bisher recht gut funktioniert. was allerdings auch brüchig ist. Das sehen wir an solchen Erscheinungen wie einer früheren Volkspartei SPD, die sich jetzt über zweistellige Wahlergebnisse freut. So, also da ist offensichtlich massives Wegbrechen, massive Unzufriedenheit mit den Medien, also großen etablierten Medien, ist auch so ein Aspekt. Das ist nicht selbst das Problem, das Problem der Monopole, die sich in dieser Unzufriedenheit und Unglaubwürdigkeit dann widerspiegelt. Und wir sehen es auch, dass wir schon einen Prozess hinhaben, wo, ich denke, von uns allen mehr oder weniger als selbstverständlich anerkannte bürgerliche, wohlgemerkt bürgerlich-demokratische Rechte massiv eingeschränkt werden. Ein Beispiel: vor vier Jahren, wurde ein neues Betätigungsfeld des Inlandsgeheimdienstes etabliert, nämlich die Bekämpfung von verfassungsrelevanten Delegitimierung des Staates. Wenn sich das wirklich anschaut, dann heißt das, Delegitimierung des Staates wird zum Tatbestand genommen, welcher staatliche Verfolgung ausgesetzt wird. Das Selbstverständnis bürgerlicher Demokratie baut immer darauf auf, dass sich staatliches Handeln auf der Zustimmung der Bevölkerung aufbaut. Das ist fundamental im Selbstverständnis bürgerlicher Demokratie drin. Das wird da über den Haufen geschmissen. Und das ist da über den Haufen geschmissen. Nicht mehr staatliches Handeln baut sich darauf auf, dass die Bevölkerung zustimmt oder legitimiert sich dadurch, dass die Bevölkerung zustimmt, sondern wenn die Bevölkerung nicht zustimmt, gilt das als illegitim jetzt. Das ist de facto in dem Punkt schon ein Widerruf dessen, was bürgerliche Demokratie aussagt. Und das ist ein Zustand, den wir haben. Ich denke, das lässt sich auch mit dem Begriff des reaktionären Staatsumbaus erfassen. Das ist ein Prozess. Endpunkt heißt ja wohl Faschismus, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Lange Rede. jetzt konkret mal zu den Frage. Nehmen wir Grüne als Beispiel, das passt. Wenn wir wiederum rein von der Erscheinungsform ausgehen, dann könnte man feststellen, dass die Grünen beispielsweise in Themen wie Kriegshetze einen deutlich aggressiveren, deutlich imperialistischeren Ton anschlagen als beispielsweise die AfD. Äußerungen, die wir von der AfD kennen, oftmals, ohne dass wir darauf reinfallen müssen, aber dennoch, die sind viel zurückhaltender. Oftmals erscheinen sie als viel vernünftiger als das, was wir von Grünen kennen. Anderes Beispiel, Rückführungsverbesserungsgesetz, ne? Zynisch ohne. Ja, ja. Fällt mir schwer, über die Zunge zu bringen. Das ist ja nicht nur dieser schreckliche Begriff, sondern es ist eine entsprechende Praxis, die von der Ampelregierung durchgesetzt wurde. Dazu hat es überhaupt gar keine es braucht keine AfD eine Regierung, sondern das haben die angeblich doch so demokratisch anständigen Parteien umgesetzt. Das heißt, wir können ganz viele von Erscheinungen ausgehen, Punkte ausmachen, wo die AfD als das harmlosere, als das weniger faschistische erscheint als CDU, Grüne, sonst was. Das wäre aber eine unzutreffende Grundlage für eine Analyse und für ein Verständnis der AfD. Diesen Umschwung, den es benötigt, damit der bürgerliche Staat eine andere Herrschaftsform, nämlich die, wo die Integration eben nicht mehr freiwillig, sprich durch Bewusstseinsverfälschung, sondern mit Gewalt erzwungen hergestellt wird. Der kann prinzipiell immer auf zwei Wegen erfolgen und real wahrscheinlich auf immer Mischformen von beiden. Das eine ist mit einer faschistischen Massenbewegung als Druckmittel. Das war traditionell das Modell, wie es in der Weimarer Republik mit NSDAP, SA als Schlägertrupp umgesetzt wurde. Er kann aber auch mit den Methoden und Möglichkeiten des staatlichen Gewaltapparats mit Militär als Putsch und Ähnliches stattfinden. Beispielsweise Chile, Spanien. Spanien, Portugal ein bisschen nicht Form, aber Türkei, Putschen und sonst was. Also real war es so, dass die meisten Fälle von Faschismus-Errichtung sogar über den Weg und nicht über den Weg einer faschistischen Massenbewegung hergestellt wurden. Oftmals hat es dann immer Mischformen gegeben, auch Nazifaschismus spielte natürlich dem Militärapparat und die Reichswehr eine Rolle, auch als zur Absicherung. Dennoch gibt es zwei Wege. Für den Weg und das Mittel einer faschistischen Sammlungsbewegung als Machtmittel für den Übergang zur faschistischen Herrschaftsform, die muss herangezogen werden. Damit das funktioniert, müssen da massenweise Menschen mit einem Bewusstsein herangebracht werden, das sich auszeichnet durch eine komplette Rücksichtslosigkeit. Das ist ein wichtiges Merkmal. Wir nehmen keine Rücksicht mehr auf andere Positionen, die Rechte anderer, auf humanitäre Rücksichten, auf juristische Schutzregeln und Ähnliches. Alles wird beiseite geschoben im Sinne, jetzt ist es so wichtig, dass wir uns all das nicht mehr leisten können. Wir müssen jetzt durchgreifen und de facto die Volksgemeinschaft herstellen und die dürfen auch, da darf keiner mehr querschießen und quermachen. Und das läuft den üblichen Mechanismen der Integrationsparteien sehr wohl zuwider, weil die darauf aufbauen, jeder darf irgendwie was machen und Hauptsache am Ende kommt irgendwas bei raus, wo man meint, mit zufrieden sein zu können. Ein Durchgreifen, das jegliche andere, also Artikulation von abweichenden Interessen unterdrückt wird, ausgesiebt wird. Das kennen wir zwar tendenziell, auch jetzt in der ganzen Gesellschaft, bei vielen Themen, guckt man sich so diesen Scheinvorwurf von Antisemitismus an, da wird das, finde ich, wirklich sehr heftig und sehr übelst pervers durchgezogen. Aber das ist nicht wirklich durchgreifend für die ganze Gesellschaft. Es ist dennoch trotz aller Einschränkungen immer noch möglich, etwas, eine andere Position geben kann. Und ein Mensch mit einer anderen Position gilt noch nicht per se als außerhalb dieser Gesellschaft stehend. Und das gilt ebenso auch in den Parteien. Eine grüne Partei wird bei allem Unsinn, bei aller Rigidität, mit denen die auch Positionen durchbringen, auch mit aller Repression im Innern, lebt die davon, dass sie sich solche Spielräume hat. Deren Funktionsweise ist darauf angelegt, eben auch bestimmte Interessen von Bevölkerungsteilen zu bedienen, damit sie integriert sein können. Und ein vollständiges Ausblenden von solchen abweichenden Interessen würde heißen, dass sie im Prinzip ihre gesamte Mitgliedschaft verlieren würden und dass ja auch all die Mechanismen, die sich etabliert haben in Parteien, die Integration wirklich zu transportieren, dass all die Mechanismen wegfallen würden und widerrufen werden müssten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Partei wie die Grünen, CDU, ALDE, gilt das Gleiche, das überstehen würden, also dass da noch eine relevante Substanz bei übrig bleiben würde. Das, denke ich, wäre bei der AfD anders aussehen. Das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass es eine junge Partei ist, aber eben auch eine Partei, die sich von vornherein immer auch einen entsprechenden, ich hätte Flügel gesagt, dann ist das missverständlich, was der Begriff bei der AfD ist, aber es passt ja auch. Das ist ja genau dieser Flügel, der sich das offen hält, der immer damit spielt, dass es auch andere Optionen gibt Und letztlich wäre das in meinen Augen das Szenario, ich glaube, das ist nicht zu wild spekuliert, anzunehmen, wenn die AfD in Regierungsverantwortung kommt und sich dann genauso blamieren wird, indem eben auch nicht die werden genauso gut den Leuten, die sie jetzt wählen, vom Kopf stoßen, dann weil sie die gleiche Politik letztlich umsetzen werden, also den gleichen Herrschaftsinteressen wie auch die. Dann werden sie auf diese Enttäuschung ihrer Massenbasis reagieren, indem sie eine verschärfte Propaganda genau hin auf dem, was ich eben gesagt habe, mit Rücksichtslosigkeit machen. Dann wird vorgeschoben, ja, wenn wir jetzt erstmal ohne Koalitionspartner, ohne Rücksichten auf wohlmeinende Gutmenschen, ohne Rücksichten auf rechtsstaatliche Regulierungen, sonst was durchgreifen könnten, dann könnten wir aber wirklich mal das dem Volkswohl dienen und zur Durchsetzung verhelfen. Und das wäre dann der Weg, der dann auch diese Partei so umwandeln würde oder vom Charakter weitertreiben würde, dass sie sich tendenziell zu einer faschistischen Sammlungsbewegung entwickeln würde. Und die Möglichkeit sehe ich bei der AfD. Und genau diese zweifache Verwendungsmöglichkeit, sowohl als Integrationspartei als auch, wenn das dann absehbar auch nicht mehr greift, auch als sich mit dem Entwicklungspotenzial hin zu einer faschistischen Sammlungsbewegung, das ist kennzeichnend. Das macht auch die Gefährlichkeit der AfD aus. Das macht andersrum eben auch den großen Wert der AfD und dieses Projekts für die herrschende Klasse aus, dass sie das machen kann. Und die haben lange Zeit, es gab immer wieder Versuche, etwas Entsprechendes zu machen, aber es gab nie ein Projekt, was so, also der und Paul Bourgeoisie, was so erfolgreich war wie die AfD. Ja, genau, man darf ja oder muss sich ja immer vergegenwärtigen, Faschismus an der Macht ist ja auch eine Sicherheitsvorkehrung des Monopolkapitals, um sich zu schützen gegen Krisen, die jetzt unterschiedlich aussehen können. Also Krisen für das Monopolkapital können ja wirtschaftlicher Natur sein. Ja. Das kann historisch vielleicht 1929 ganz gut beispielhaft dargelegt werden. Da ist eine große Weltwirtschaftskrise, auf die wird sehr unterschiedlich reagiert. Die USA reagieren mit dem New Deal 33. Die Präsidialkabinette in der Weimarer Republik versuchen es eher mit prozyklischen, also Brüning zum Beispiel mit Austeritätspolitik, keine Schulden machen, sondern sparen aus der Krise. Es hat alles nicht funktioniert und so hat die wirtschaftliche Krise sich in der Weimarer Republik deutlich verschärft bis 32. Gut sehbar an den beiden Reichstagswahlen 32, die zweite im November dann. Natürlich auch eine gewisse Verschiebung der Kräfteverhältnisse gezeigt. Da möchte ich auch gleich nochmal nämlich auch auf die Frage die Stärke des Klassenkampfs, inwieweit das auch eine Rolle spielt für die Fragen, wann greift die herrschende Klasse denn überhaupt auf diesen Sicherungsmechanismus Faschismus zurück? Also sprich jetzt für die Frage der AfD, wann wird aus Integrationspartei, nennen wir das mal erste Phase, wann greift man auf den Doppelcharakter der AfD zurück, auf die zweite Phase, nämlich wenn die Integrationspolitik nicht mehr gelingt. Eine andere Krise wäre nämlich neben dieser wirtschaftlichen systemimmanenten Krise, Überproduktionskrisen und so weiter, wäre ja eine politische Krise, die ausgelöst werden könnte dadurch, dass die bürgerliche Herrschaft angegriffen wird aus dem Klassenkampf selbst heraus, weil ein immer größerer Teil der Bevölkerung zur Klasse an sich wird und dadurch auch eine politische Gefährdung, wo sich dann größere Teile einer Arbeiterbewegung, der organisierten Arbeiterbewegung, revolutionäre Prozesse anstoßen und dadurch zur Gefahr werden. Und auch dann kann dieser Sicherheitsprozess, Faschismus als Rettungsanker sozusagen, auch politisch herangezogen werden. Also beides sehe ich als Möglichkeiten und ähnlich hat es auch Opitz beschrieben, wie sich die Herrschaft des Monopolkapitals sichern kann, ökonomisch oder auch politisch und beides eben durch diese andere Form oder diese extreme Form bürgerlicher Herrschaft. Ich wollte aber an der Stelle auch nochmal das unterstreichen, was du eben gesagt hast, nämlich dieser reaktionäre Staatsumbau, den du ja auch an ein paar Beispielen schon skizziert hast. Ich wollte es nur nochmal doppelt herausstellen, denn die Verschärfung der Polizeigesetze, die wir gerade beobachten, und ich muss jetzt leider ein paar Beispiele aufzählen, aber ich glaube, das ist notwendig, denn bis hin zum Spannungsfall, der gegenwärtig diskutiert wird, und zwar sehr medienwirksam, das geht aus von der CDU, das geht von Röttgen und Kiesewetter aus. Es war Jens Spahn, der meinte, Deutschland laufe Gefahr, zum Spielball der Weltpolitik zu werden, wenn es sich nicht nuklear bewaffnen könne. Es ist ein Politiker der Grünen, wie dieser Panzer-Toni, der mit dem Colt auf dem Tisch verhandeln will. Es ist der Kriegsminister Pistorius, der die Kriegstüchtigkeit und die Zeitenwende mit Olaf Scholz ausruft. Es ist von der FDP, es ist Strack-Zimmermann, ja, die etwas jetzt mal paraphrasiert, lieber heute als morgen in Moskau und Teheran einmarschieren will, als Vorwärtsverteidigung für Freiheit und so ein Zeug. Es ist die SPD-Regierung in der Gegenwart, ja, wo Klingbeil dran beteiligt wird, die den Herbst der Kürzungen, sie nennen das Herbst der Reform, ich finde den Herbst der Kürzungen zutreffender, die den durchdrücken. Ja, und damit ja auch die Tradition von Agenda 2010, Hartz IV, das ist eine Fortsetzung davon. Also es ist ja quasi tradiert bei der SPD, diese fast schon sozialchauvinistische Politik da durchzusetzen. Es war, und das hast du auch eben angeführt, es ist der SPD-Bundeskanzler gewesen, der auf dem Spiegelcover fordert, wir müssen endlich im großen Stil abschieben. Das war nicht Alice Weidel, das war Olaf Scholz. Ja. Ja, und es ist auch jetzt die Große Koalition, die das neue Wehrdienstgesetz wieder einführen will. Gegenwärtig wird es noch diskutiert. Es ist weitestgehend wohl beschlossen, muss aber noch durch den Bundestag. Wehrdienstgesetz einführen für die sogenannte Vaterlandsverteidigung. Und das war jetzt nur ein Auszug aus den jüngsten Entwicklungen von diesem Staatsumbau, den man sicherlich auch als reaktionären Staatsumbau bezeichnen muss. Und das Ganze läuft weitestgehend reibungslos, ohne große Protest. Das heißt, diese freiwillige Integration funktioniert noch. Ja. Und deshalb ist auch der Bedarf nach diesem Doppelcharakter der AfD, also nach diesem zweiten Charakter, gerade gar nicht gefragt, sondern sie kann sich ausschließlich auf diesen Integrationscharakter wie die anderen bürgerlichen Parteien auch berufen. Natürlich ist sie da auch nicht ganz gleich, denn während die anderen Parteien ja doch zumindest rhetorisch in ihrem Auftreten im Gleichklang den NATO-Imperialismus teilen, muss man ja sagen, dass zumindest rhetorisch aus der Oppositionsrolle heraus, wiefern das jetzt demagogisch ist und wie viel davon auch taktieren ist, das ist immer schwer zu beantworten. Aber von der Rhetorik und dem Auftreten muss man ja Personalien wie Chrupalla zugutehalten, dass sie zumindest ins Mikrofon nicht die Rolle des NATO-Imperialismus so nach außen tragen wie der Rest des bürgerlichen Parteienblocks. Also so ist das schon ganz interessant, wo, glaube ich, gerade neben der wirtschaftlichen Krise, denn die ist ja deutlich da, das wäre wieder ein Grund, warum auch außenpolitisch Faschismus interessant wäre vielleicht fürs Monopolkapital, um durch imperialistische Außenpolitik die Krisenlösungsstrategie zu fahren. Ja. Innenpolitisch muss ich sagen, ist der Griff gerade nach Faschismus weniger plausibel. Ich sehe da wenig Grund, denn was uns ja fehlt, wen soll man denn innenpolitisch ruhig stellen? Die starke Arbeiterbewegung, die für ihre Interessen sich stark macht, die ist überschaubar, um es mal gelinde zu sagen. Also ich glaube, dafür brauchen wir gerade nicht viel. Ja, aber. Ja? Muss jetzt das Aber kommen. Also natürlich hast du recht. Leider. Ja. Zur Abwehr der drohenden proletarischen Revolution wird der Faschismus momentan, glaube ich, nicht geholfen. Ja. Ist er aber auch historisch in den allermeisten Fällen nicht gerufen worden? Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, der auch von unterschiedlichen, auch marxistisch orientierten Theorien schon auch unterschiedlich gefasst wird. Kühnel wäre beispielsweise einer, der den Faktor schon relativ hoch gewichtet. Ich würde ihn sehr niedrig hängen. Also der Faschismus ist nicht in erster Linie und auch nicht in zweiter und dritter Instrument, um die proletarische Revolution abzuwehren. Und ich denke, das lässt sich erklären mit dem, was ich anfangs kurz angerissen habe, nämlich den Bedarf an einer geschlossenen, einsetzbaren und stromlinienförmig die gesamte Gesellschaft auf die Ziele der Monopole ausgerichteten Herrschaft bewerkstelligen zu können. Das wird natürlich von einer starken Arbeiterbewegung in Frage gestellt. Da ist, wenn die eigenen Interessen einfordern und Klassenkampf machen, ist diese Geschlossenheit zerstört und ja, zumindest heftig unterminiert. Aber die Notwendigkeit für diese Geschlossenheit, die kann auch einfach ganz unabhängig von der Frage, wie stark oder wie schwach die Linke ist, wachsen. Sie wächst zum Beispiel in dem Moment, wo ein großer Krieg angestrebt und vorbereitet wird. Das war beim Ersten Weltkrieg schon so, mit Illustration des Kaiser Wilhelm, der keine Parteien mehr kennt und das heißt keine unterschiedlichen Interessen, sondern nur noch Deutsche kennt. Das war die gesamte Thema der Volksgemeinschaft im Nazifaschismus, welcher notwendig war, um dann den Zweiten Weltkrieg losbrechen zu können. Und das sehe ich aktuell auch als ein wichtiges Thema. Es ist nicht nur Krieg, das kann auch andere Bedarf sein. Also immer dann, also spätestens dann, wenn eine imperialistische Nation den verstärkten Drang spürt, sich gegen andere imperialistische Nationen durchsetzen zu müssen und in einen härteren Konkurrenzkampf zu gehen, dann sind sie gezwungen, alles in die Waagschale zu setzen, zu legen, was sie können. Und das heißt, zwar tendenziell, historisch in zunehmendem Maße, diese gesellschaftlichen Kooperationsprozesse optimal aufeinander ausgerichtet können. Also ich habe das mal mit dem Begriff der geschlossenen Heimatfront beschrieben. Mhm. Gar nicht als militärische Sache, auch wenn es daher kommt, aber diese Geschlossenheit ist eine Notwendigkeit, die der Imperialismus braucht, aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung, die er dann akut braucht, wenn es halt im Konkurrenzkampf mit anderen da ist, dann kann er nicht mehr darauf verzichten. Und das ist spätestens im Fall des Krieges dann ja akute Thema. Diese Notwendigkeit, die hat überhaupt nichts mit Schwäche oder Stärke der Arbeiterbewegung oder der Linke zu tun. Also höchstens indirekt so, dass eine starke Arbeiterbewegung die Möglichkeiten dazu gefährdet und deswegen dann auch unterdrückt werden muss. Aber auch alleine aus dem Anwachsen und Akutwerden dieser Notwendigkeit der Geschlossenheit. Das heißt, man darf sich nicht mehr, man will sich nicht mehr erlauben, dass irgendwer querschießt. Das kann der Faktor sein, der ausschlaggebend dafür ist, Kurs Richtung Faschismus zu nehmen. Ich denke, das ist er auch jetzt. Das war auch historisch. Wenn du 1929 erwähnst, da lässt sich auch mehr dran festmachen. Ende 1929 gab es eine Versammlung des Reichsverbandes der deutschen Industrie, also Vorgänger des BDI, auf der beschlossen wurde, jetzt muss Schluss sein mit dem parlamentarischen System der Weimarer Republik, in das wir uns zur Abwehr der Novemberrevolution sehr wohl und bereitwillig geflüchtet haben. Dafür war es gut. Soll auch heißen, zur Abwehr einer Revolution ist die freiwillige Integration das viel bessere Mittel als die faschistische Version. Dort wurde dann gesagt, wir müssen Kurs nehmen. Da kamen alle Begriffe, also inklusive Drittes Reich und sonst was schon auf. Und vor allem in den Reden sah man auch, dass jetzt muss endlich mal Schluss sein mit den Kompromissen. Das hieß unter anderem Kompromisse mit der Sozialdemokratie. Und das Ergebnis war dann, wurde umgesetzt mit Brüning. Und Brüning als der erste Kanzler, der offen, erklärtermaßen Abstand genommen hat, seine Regierung auf parlamentarische Mehrheiten noch zu stützen. Und das ging dann schrittweise wirklich so weiter bis hin 33. Das heißt, diesen Moment des akuten oder akut werden Bedarfs an Geschlossenheiten, wenn es jetzt einfach nur mal, das ist der Moment, wo der Kurswechsel hin Richtung Faschismus, auch immer wenn das noch über viele einzelne Stufen passiert. Das muss nicht und wird wahrscheinlich nie ein Schalter umlegen sein. Das muss noch nicht mal bewusst von den Akteuren intendiert sein. Wir wollen jetzt Faschismus haben. Aber sie leiten einen Weg ein, der genau dahin führt. Und das zu begreifen und zu erfassen, ist natürlich fundamental für eine Formulierung antifaschistischer Strategie. Wenn wir das nicht begreifen und sehen, ja, dann brauchen wir uns auch keine Gedanken mehr. Also dann haben wir verloren. Also, das ist wirklich der Knackpunkt in dem berühmten Dimitrov-Referat. Sagt er das sogar, also bringt er es wirklich zum Ausdruck, Passage in der Regel durchschreiten die bürgerlichen Staaten Etappen von schrittweise Rechtsentwicklung, die von den bürgerlichen Regierungen betrieben und ausgegangen wird. Also genau das, was er eben auch zu Recht alles macht. Die betreiben das erstmal. Sie betreiben eben auch die gleichen Interessen wie das, was im Faschisten stehen, die ja nicht per se eine andere ökonomische Interesse als hinter den bürgerlichen Parteien. Und wenn sie das betreiben, dann leiten die damit einen Weg ein. Und Dimitrov sagt, wenn wir da nicht schon das sehen und dagegen ankämpfen, dann sind wir auch nicht in der Lage, den Faschismus zu verhindern. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den wir uns für die Strategie immer wieder vor Augen halten müssen. Ja, ich würde normalerweise dieser Diskussion jetzt oder dieser Frage noch weiter nachgehen. Da würden wir immer tiefer uns eingraben, wahrscheinlich in den Funktionen des Faschismus. Und historisch gebe ich dir auch gerade am deutschen Beispiel recht, jetzt gerade mit dem 9. November, also dem historischen Novemberrevolution in Deutschland, kurz hinter uns liegend. Die Abwehr einer proletarischen Revolution in Deutschland war historisch nicht der Weg zum Faschismus, sondern das hat die SPD ganz gut hinbekommen. Im Schulterschluss mit der Reichswehr, mit den Freikorps hat das die SPD geschafft. Also da war kein Faschismus nötig. Gut, den gab es auch historisch in dem Moment noch nicht. Ich diskutiere ja auch immer ganz gerne oder führe immer an, dass den Biagio Nero in Italien, also der eigentlichen Genese des Faschismus, die Biagio Rosso vorwegging. Also eben doch eine starke Arbeiterbewegung, die in Turin starke Arbeiterkämpfe geführt haben und dann als Antwort darauf auf diese politische Infragestellung der bürgerlichen Herrschaft die Schwarzhemden, die Compartimento, die Squadrisi, dass die bemüht wurden. Ja. Also ich glaube, da hätten wir noch viel zu diskutieren. Das ist ein spannendes Feld. Unser heutiges Thema ist ja hilfloser Antifaschismus. Genau. Jürgen, sprechen wir jetzt über den Gegenprotest gegen die AfD, weil ich glaube, die AfD haben wir jetzt einigermaßen gut charakterisiert, soweit im Zeitfenster möglich. Und dieser Gegenprotest, der jetzt aufruft, auch nehmen wir mal das Beispiel der AfD-Jugendgründung, die jetzt Ende November ansteht, das ist ja ein Gegenprotest, der sich vornehmlich nicht gegen Militarisierung richtet. Das ist ein Gegenprotest, der sich nicht gegen den Herbst der Kürzungen richtet. Mhm. Und das ist ein Gegenprotest, der sich nicht für eine Kritik am kapitalistischen Normalbetrieb ausspricht. Das ist eher ein Gegenprotest, der kokettiert mit Vokabeln wie wehrhafte Demokratie oder gegen Extremismus und so weiter. Ja. Und das Ganze im Schulterschluss mit bürgerlichen Parteien. Und dadurch wird das Ganze ja auch direkt oder auch indirekt zu genau diesem Ausdruck. Und ich denke, viele Teilnehmer, die da sind, ganz bewusst oder auch vollkommen unbewusst, ich glaube, das spielt keine Rolle, der Bewusstseinsgrad der Teilnehmer, dieser Protest in der Summe tritt auch auf als Apologeten von dem, was wir eben skizziert haben, nämlich all diesem reaktionären Staatsumbau. Also diese Skizze, die ich eben geliefert habe für diesen politischen Kurs, der da einschlägt, ein Stück weit wird hier auch das legitimiert, indem man mit den Leuten auf die Straße geht und sagt, ey, wir sind die guten Demokraten und die AfD sind die Nicht-Demokraten. Und auf dieser Grundlage legitimiert man ja auch den reaktionären Staatsumbau, bewusst oder unbewusst. Mhm. Ne? Also sozialchauvinistische Politik nach innen und NATO-Imperialismus nach außen findet keinen deutlichen Konter auf diesen Gegenprotesten. Ja, das wäre ja das, was ein antifaschistischer Protest, wobei wir über diese Frage gleich nochmal dezidiert sprechen würden, aber das wäre ja genau der Unterschied, was ein antifaschistischer Protest tun würde. Er würde sich nicht abgrenzen, formal AfD böse, mit den anderen können wir irgendwie, sondern der antifaschistische Protest müsste ja sich an den Inhalten abarbeiten und nicht nur an den Chiffren. Und der Inhalt wäre halt Naja, die sozialchauvinistische Politik geht offensichtlich gerade von den Regierungsparteien, der ehemaligen Regierungspartei der Ampel aus. Und der NATO-Imperialismus, der geht auch von denen aus. Ne? Ja. Okay, also zu unserem Thema, der hilflose Antifaschismus, unter dem Gesichtspunkt, was wir auch schon in der ersten Folge bei Susan gehört haben. Wie würdest du jetzt, Jürgen, den politischen Charakter dieser Anti-AfD-Demos bestimmen? Hm. Also vielleicht nochmal eins zur Vokabel selbst. Also ich finde hilfloser Antifaschismus eine sinnvolle Vokabel. Die ist bei mir entlehnt von Haug, wobei Haug hat es als Titel von einem Buch, wo es um etwas anderes ging, aber ich finde den Titel dennoch sehr wohl passend und brauchbar und sehr klar, um beschreiben zu können, wo momentan die Schwächen und Probleme einer antifaschistischen Bewegung da sind. Die Hilflosigkeit rührt daher, dass Faschismus eben nicht inhaltlich begriffen wird, nicht verstanden wird und nicht analysiert wird aufgrund einer Analyse von Herrschaftsverhältnissen und Bedingungen, sondern an Erscheinungen, die man dann schlecht, fies, bar findet, festgemacht wird. Das ist die Ursache, die ihn hilflos macht. Warum es so ist, ist die nächste Frage, und welche Folgen das hat, wäre die dritte Frage. Das, was dahinter steht, ist der Versuch, das Entstehen einer faschistischen Bewegung, ich formuliere das jetzt sogar positiv, das Entstehen einer faschistischen Sammlungsbewegung zurückdrängen zu wollen oder verhindern zu wollen oder entgegen zu wollen. Aber dieses Entstehen einer faschistischen Sammlungsbewegung wird von den Ursachen überhaupt nicht begriffen. Und die Antwort, die der hilflose Antifaschismus darauf gibt, ist der Versuch, die Leute wieder in das bestehende System zu integrieren. Das heißt, dass sich solche Proteste wunderbar in die Politik der Ampelregierung, der jetzigen Regierung einbinden lassen und als Unterstützung nicht nur dienen, sondern real einfach Unterstützung von deren reaktionären Politik darstellen, hat einen inneren Grund. Genau das, weil sie das gleiche innenpolitische Politikmodell macht, der Antifaschismusbund, die bürgerlichen Integrationsparteien. Dieser hilflose Antifaschismus versucht den Leuten ihre Unzufriedenheit auszureden, ihnen zu sagen, es ist alles nicht so schlimm, statt zu akzeptieren, dass die Unzufriedenheit vollkommen berechtigt und notwendig ist und noch stärker sein müsste, nur mit einer klaren Verständnis für die wirklichen Ursachen der Unzufriedenheit. Wenn sie ein solches Verständnis davon hätten, dann wären sie bei uns und nicht bei der AfD. Hm. Und darum müsste es gehen. Aber der hilflose Antifaschismus sagt, wir wollen einfach die Unzufriedenheit wieder einfangen und integrieren. Also eines der schrecklichsten Beispiele, die es aber sehr schlimm illustriert. Ich saß mal auf dem Podium mit Conny Kercht damals, ich glaube, ist heute auch noch Vorsitzender der VVN. Und dort hatte sie dann tatsächlich gesagt, man müsse, nah genug wörtlich formuliert, man müsse den Armen auch mal zumuten können, arm zu sein, ohne gleich rassistisch zu werden. Mhm. Ja. Mir ist dann, Ja. Ich war auch nett genug, nicht handgreiflich zu werden. Also diese arrogante, aber der Punkt ist klar. Ja, das ist wirklich der Ansatz. Wir wollen einfach wieder integrieren in das bestehende Herrschaftssystem mit der positiv mit der Absicht, wir wollen keine faschistische Sammlungsbewegung. Diese Absicht kann steigen. Ja. D'accord. Aber der Weg dazu ist vollkommen falsch und muss hilflos sein, weil er eben das reproduziert, was wiederum Grund für das Entstehen von faschistischen Sammlungsbewegungen ist. Worum geht es mit faschistischen Sammlungsbewegungen? Die Leute sind unzufrieden, und zwar deswegen unzufrieden, weil sie objektiv Gründe haben, weil die herrschende Politik Zustände bereitet, die Interessen der Menschen zuwiderläuft. Also werden sie unzufrieden. Daran könnte man etwas ändern, wird man aber natürlich nicht. Und zu dieser Unzufriedenheit kommt eine Ideologie, welche die Menschen daran hindert, die Zusammenhänge und Ursachen für die Unzufriedenheit zu erkennen. Und diese Ideologie sind genau die Integrationsideologien. Die machen immer vor, ja, es würde uns allen besser gehen, wenn es der Wirtschaft gut geht. Und deswegen ist es so schlimm, wenn die Gewerkschaften so unverschämte Forderungen machen. Typisches Beispiel für Integrationsideologie. Mit diesem Feindbild, die Integrationsideologien, die wird dann einfach von den Faschisten nur zugespitzt und gesagt, ja, dann lass uns doch mal wirklich energisch und rücksichtslos gegen die vorgehen. Ja, dann lass ich. Das heißt, genau diese Zusammensetzung von Unzufriedenheit, objektiv begründet, und Integrationsideologien, das ist die Quelle von faschistischen Sammlungsbewegungen. Und diese Integrationsideologien wird dann von dem hilflosen Antifaschismus reproduziert nochmal. Das heißt, es ist keine antifaschistische Strategie, sie trägt nicht zum Antifaschismus bei, sie trägt nicht zur Verhinderung von Faschismus, sie trägt auch nicht zur Eindämmung faschistischer Sammlungsbewegungen bei, sondern sie trägt dazu bei, dass die in stärkerem Maße wieder immer wieder auftauchen. Das ist kontraproduktiv. Es ist nicht nur zu schwach, zu kurz gegriffen, es ist kontraproduktiv. Solidarische Werbung. Kopfüber in den Krieg gegen Rüstungswahn und mediale Mobilmachung. So lautet der Titel der 31. Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz, die am 10. Januar 2026 in den Wilhelm-Studios in Berlin stattfindet. Ab sofort könnt ihr euch euer Ticket sichern. www.jungewelt.de/rlk. Und wieder zurück in die Folge. Genau dieser Satz, der auch dabei Hauck auftritt, der dann häufig immer zitiert wird, das ist so das eine Ding, was von dem Buch dann immer hängen bleibt, wo Antifaschismus zur Phrase wird, da perpetuiert er Faschistisches. Man könnte das vielleicht eben so auch übersetzen, da dass die Staatsantifa nicht nur nicht hilfreich ist, sondern eben auch gefährlich, und zwar gefährlich in dem Maße, dass sie Faschistisches begünstigt in ihrer Entstehung, in ihrer Entwicklung. Und deswegen kann man halt eben nicht einfach sagen, naja, ist ja alles nicht so schlimm. Sie probieren es und sehen da vielleicht eher in einer moralischen, vielleicht tugendhaften Kategorie unterwegs, vielleicht auch in der Tradition von dem, was in den Nullerjahren unter Schröder Aufstand der Anständigen, da fühlt man sich wohl, da denkt man auf der guten, richtigen Seite zu sehen, gute Seite, ne, das sind eigentlich alles eher Begriffe, die gehören sonntags in die Predigt, die haben wenig Analytisches, aber klar, es ist ein gutes Gefühl, wenn man sagt, hier, ich gehe auf die Straße und sage, ich habe keinen Bock auf Nazis, dann fühlt man sich erstmal auf der richtigen Seite der Geschichte. Und da ist, muss man ja auch sagen, ne, gegen Nazis zu sein, ist ja auch erstmal ein vernünftiger Grundansatz. Ja, es geht ja nicht darum zu sagen, warum du solltest Bock auf Nazis haben. Nein, das wäre ja falsch, sondern es geht ja darum zu verstehen, was Faschismus ist, damit man nicht gegen einfach nur eine Worthülse ins Feld zieht, sondern halt eben auch gegen den Inhalt, der da drin steht. Und das ist ja eine Kunst der bürgerlichen Ideologen, muss man ja fast schon honorisch den Hut vorziehen, den Antifaschismusbegriff zu nehmen, völlig zu entleeren, völlig auszukernen und nur noch das hohle Gefäß dazulassen, um das über alles Beliebige drüber zu stülpen, wo wir bei etwas sind, was Reinhard Opitz den Strategiewechsel der Reaktion genannt hat, ein ideologischer Flaggentausch. Ja. Hatten wir auch in der ersten Folge mit Susan drüber gesprochen. Und das ist natürlich eine saugefährliche Angelegenheit, wenn man diesen Antifaschismusbegriff, denn jeder will ja Antifaschist sein. Das will sich ja jeder überall draufschreiben, weiß ich nicht, im Portemonnaie mit sich rumführen. Das adelt einen ja. Ja, aber wenn es einen adelt, zu sagen, wir bombardieren Jugoslawien im Namen des Antifaschismus, so wie das Fischer gemacht hat, dann ist das saugefährlich. Ja, dann ist offensichtlich was quergelaufen. Genau, und deswegen ist es eben nicht trivial zu sagen, ich habe keinen Bock auf Nazis, sondern man sollte vielleicht darüber sprechen, ja, was bedeutet das denn? Denn ansonsten läuft man Gefahr, von den bürgerlichen Ideologen auch schnell instrumentalisiert zu werden, ja. Weil die sagen dann, ja, dieses und jenes ist faschistisch. Ja, guck doch mal die SS von Bagdad. Ja, schau mal dies oder das. Also der Islamfaschismus, ja, also der NATO-Imperialismus ist ja so gesehen ideologisch da wirklich gut aufgestellt und kann die Begriffe für sich nutzbar machen zur Legitimierung ihrer außenpolitischen Strategien. Ne? Also das können wir jetzt scheiße finden, man muss aber sagen, ist ja den bürgerlichen Ideologen ganz gut gelungen, ja. Und sie kriegen ja auch einen Haufen Leute damit mobilisiert. Vielleicht noch bei dieser Gegenprotest-Organisationsstruktur auch, die dahinter steht. Ich habe nicht das Gefühl, dass man auf viel Gegenliebe stößt, wenn man sich daran beteiligt will und sich auch nach außen als Kommunist, als Marxist darstellt. Denn diese Bündnisbreite darf ja häufig nicht gefährdet werden. Ne? Also da hat man ganz schnell jemanden einem gegenüber, der sagt, naja, Marxisten müssen lieber draußen bleiben oder bestenfalls geduldet, aber Schnauze halten. Richtig, Marxisten gehören mit ins breite Bündnis, aber nur dann, wenn sie nicht auffallen als Marxisten. Genau. Also wir machen so einen Aufruf, da kommen auch ein paar Logos drauf. Na, das von euch dann eher nicht. Also ob das jetzt SDJ ist, DKP oder was weiß ich, kleinere Strukturen. Ne, dann ist dann häufig, ja nee, bei unserem Bündnis möchten wir euch nicht so gern drauf haben. Wir wollen bunt sein. Redebeitrag geht sowieso nicht. Also Redebeitrag könnt ihr vergessen. Und das ist ja auch ein Stück des Charakters dieser Gegenproteste, die sind eben, und deswegen hatte ich das vorhin auch mit angeführt unter diesem Vokabeln wehrhafte Demokratie gegen Extremismus, da ist ja auch eine totalitaristische Idee dahinter, die nicht groß unterscheiden zwischen, ich sag's jetzt mal ganz salopp, Hakenkreuz und Hammer und Sichel. Symbolik ist für sie eigentlich die beiden Enden des Hufeisens, ja. Und genauso flach wie die Totalitarismustheorie ist, genauso werden dann häufig auch fortschrittliche Strukturen aus diesen Bündnissen herausbuxiert, weil man ja quasi das Gleiche ist wie das, wogegen man demonstriert. Genau. Gerade die breiten Protestaktionen, wie beispielsweise Anfang aus Anfang letzten Jahres, ja 24, erlebt haben, würde ich jetzt sogar zwei Linien, ich finde, beide muss man beschreiben, erfassen. Das eine, und das will ich dann sogar noch verschärft machen, die Problematik dahinter, die waren gekennzeichnet dadurch, dass sich dort in nennenswert großem Umfang, das waren wirklich sehr große Demonstrationen, ja, Leute haben mobilisieren lassen mit der Ansicht und Haltung, die Nazis und die AfD, das ist scheiße, es ist schlimm und da müssen wir was zeigen, dass wir das schlimm finden. So weit, so gut. Dadurch, dass aber in vermeintlichen Absicht die Bündnisbreite nicht gefährden zu wollen, jegliche Erwähnung von unterschiedlichen Interessen tabuisiert war, ausgegrenzt war. Jeder, der das versuchte, bekam Schwierigkeiten. Waren diese Proteste dazu geeignet, eine Haltung in der Bevölkerung, großen Teilen der Bevölkerung zu produzieren, welche nach vorne stellt, wir sind die guten Deutschen und dieses gute Deutschtum blendet jegliche Interessen, Gegensätze, jegliches Eintreten für eigene Interessen aus und reproduziert damit genau das, was Faschismus benötigt, nämlich eine Volksgemeinschaft. Das ist nicht die Absicht der überwiegenden Teil der Leute, die ja wollen. Im Gegenteil, das wollten die nicht. Aber sie laufen in die Falle, genau das zu produzieren und reproduzieren, was sie nicht wollen. Und das machen sie deswegen, weil der Kernpunkt deswegen, den sie in diese Falle schubst, ist der Verzicht auf Artikulierung von Interessen und Interessengegensätzen in der Gesellschaft. Das ist das heftige Problem. Das Gegenstück, das ist dann die Frage, wie gehen wir denn damit um? Wenn wir es einfach nur so laufen lassen, dann lassen wir eine Entwicklung laufen, wo wir eingreifen müssen und wo wir gegensteuern müssen. Von daher ist das zumindest nicht die generelle Option sein. denke, ein Großteil der Menschen, die da sind, sind sehr wohl, auch wenn sie sich einspannen lassen, als Klaköre von Integrationspolitik, von Ampelregierung und jetzt Merz-Regierung und sonst was. Auch wenn sie das machen, ist der Moment, das Motiv, was sie dahin treibt, ja etwas, was wir teilen können, teilen müssen. Ich finde AfD auch scheiße. Ja, ja, genau. Ja, ja. Reicht sie nicht, sie nur scheiße zu finden, sondern wir müssen verstehen, wo es wirklich da ist und wo wirklich die Gründe und Gefährlichkeiten und die Ursachen einer solchen Erscheinung sind, damit wir auch wissen können und entscheiden können, wo wir denn ansetzen müssen im Kampf dagegen. So, und das müssen wir nach Kräften auch in eine solche verwaschene, irregeleitete Bewegung treiben. Ich glaube, an manchen Orten war das auch durchaus möglich. Also ich werde nicht, da gab es auch sicherlich Proteste, wo dann der Rahmen für den Verweis auf Interessen oder eine Verbindung zu einer aggressiven Kriegspolitik noch möglich war. In meisten wurde das ausgegrenzt, aber das gab es. Und das wäre aber genau die Aufgabe, die sich uns stellt. Also was wir nicht machen dürfen, nicht machen sollten, ist selber da einfach nur mitmachen. Dann reihen wir uns ein in die Reihen derjenigen, die Integrationspolitik betreiben. Das heißt, wir reihen uns ein in die Reihen derjenigen, die eine weitere Rechtsentwicklung objektiv vorantreiben und befördern. Und wir stellen uns vor allem auf eine Seite, also sowohl die Irregeleiteten, die auf solchen Protesten da sind, die mit einem von uns geteiltem Motiv Faschismus scheiße finden zu wollen und sie wollen dorthin gehen, als auch viele AfD-Anhänger, die mit den bestehenden Zuständen unzufrieden sind, aus gutem Grund. Beides sollten wir letztlich, der Begriff passt dann auch, als Klassenbrüder und Klassenschwestern wahrnehmen. Die gehören in unsere Reihe, die müssen wir gewinnen. Und wir sollten uns davor hüten, diesen beiden, das gilt für ausdrücklich für beide Seiten, vom Kopf zu stoßen. Wenn wir den großen Protestaktionen nur entgegentreten mit dem Vorwurf, ach, ihr seid Ampel-Antifa und seid ganz schlimm, dann ist das kurz, weil es die durchaus von uns geteilte Motivlage ausblenden würde, an der wir aber anknüpfen müssen, wo wir ja einfordern müssen, okay, wenn du wirklich was gegen Faschismus hast, dann lass uns doch mal überlegen, was dafür denn notwendig ist für einen antifaschistischen Kampf. Und dann wären wir eigentlich in dem Gespräch, wo wir das analysieren und aufbauen müssen, um sie dann auch aus ihrer Irrleitung rauszuleiten. Und das Gleiche gilt aber auch den AfD-Anhängern, die unzufrieden sind. Wenn wir denen nur auf der anderen Seite bei Protest- oder Blockadesachen entgegentreten und sagen, ihr seid dumme Nazis, böse Nazis und sonst was, wie wollen wir mit denen noch ins Gespräch kommen? Und das ist für viele überhaupt nicht das Motiv, der AfD hinterherzulaufen. Das erste Motiv ist die berechtigte Unzufriedenheit mit den bestehenden Zuständen. Und das sollten wir ihnen eben nicht à la Conny Kert ihnen ausreden wollen, sondern das müssen wir bestätigen, dass sie genau damit recht haben und wir das genauso sehen und wir dann überlegen könnten, nein, nicht nur könnten, sondern müssten, wie sich denn gegen diese Zustände, was denn die wirklichen Ursache dieser miesen Zustände sind und wie sich dagegen vorkommen lässt. Mhm. Das muss in beide Richtungen gehen. Das ist, glaube ich, schon mal eine ganz gute Bestimmung auch nochmal von dem hilflosen Antifaschismus mit seinen Gefahren. Und das bringt uns ja auch in ein gewisses Dilemma, nämlich auf der einen Seite kann man von draußen ein bisschen draufblicken und von der Außenseite irgendwas reinrufen, ist sowieso immer sehr unbeliebt. Das wird selten gut angenommen. Und auf Grundlage unserer aktuellen Kräfteverhältnisse ist es auch schwierig, ganz praktisch gesehen überhaupt Einfluss zu nehmen und sich sichtbar zu werden, denn man wird ja, das hatten wir auch schon eben erwähnt, auch an vielen Stellen stark blockiert, ganz proaktiv rausgehalten, und dann sollte man trotzdem mit diesen auch komplexen Verhältnissen irgendwie da einwirken. Das ist wirklich eine schwierige Situation in der Sache, und so sehen wir auf der einen Seite, wie du gerade gesagt hast, na, man müsste den Leuten eigentlich was an die Hand geben, damit das Verhältnis von Faschismus und Kapitalismus auch mal diskutiert wird, damit dieser Zusammenhang auch eine profunde Substanz hat, anstatt dass Faschismus einfach eine Chiffre ist für Intoleranz. Mhm. Denn das erlebe ich ja teilweise in Aufrufen gegen die AfD oder ihre Jugendorganisation. Die AfD ist scheiße, weil sie ist faschistisch, und faschistisch ist gleich Intoleranz. Mhm. Das ist natürlich etwas, wo eine Bildungsarbeit notwendig wäre, wo eigentlich, weiß ich nicht, vielleicht gewerkschaftliche Bildungsarbeit früher mal ihr Kampffeld gesehen hat, wo VVN früher zugearbeitet hat. Das sind nicht mehr die Verhältnisse, die wir heute haben. Ja. Da können wir dann schauen, wie wir von außen versuchen, ein bisschen mitzuwirken. Das probieren wir natürlich hier über unsere kleine Podcast-Reihe. Ja. Ich glaube, auch einige Genossen vor Ort werden das versuchen, also bei diesem Anti-AfD-Protesten, irgendwie über Bildungsarbeit ein Stück weit Raum zu finden, um auch über hilflosen Antifaschismus zu diskutieren und die Probleme. Und ich würde jetzt abschließend noch mit einem kleinen Block über zwei Fragen diskutieren, gern mit dir. Das eine ist eine Frage nach einer Bündnisarbeit, und dann auch noch abschließend nach dem Charakter eines antikapitalistischen Antifaschismus, also ein Antifaschismus, der dem entgegenzusetzen wäre. Und vielleicht erst nochmal für die konkrete Handhabe nach der Bündnispolitik, Bündniszusammenarbeit, die nicht so einen bürgerlichen Brandmauer-Mief hat, sondern Bündnisse innerhalb dieser bürgerlichen Bündnisse, die reichen ja aktuell, wenn ich das richtig beobachte, maximal von moderaten Teilen der Linkspartei. Also auch wieder so ein bisschen, Marxisten müssen draußen bleiben oder Schnauze halten. Aber nach rechts relativ weit. Also man ist da mit einigen CDU-Politikern sich deutlich näher anscheinend als mit linken Rändern der Linkspartei. Ja. Das ist eher die Links, also das Spektrum, das hier verhandelt wird. Mit Leuten, die AfD wählen, weil sie sich vom restlichen Parteienblock in keinster Weise repräsentiert fühlen, was man ihnen jetzt erstmal nicht verübeln kann, mit denen redet man sowieso gar nicht. Also wenn irgendjemand die AfD wählt, dann ist das außen vor. AfD-Wähler sind in dieser Wahrnehmung häufig knallharte Neonazis, Faschisten, Rassisten. Nach dieser Deutung ist also ein Drittel der deutschen Wähler, nach dieser Verkürzung sind ein Drittel der deutschen Neonazis. Wenn das wirklich so wäre, ja, dann hätte ich und du wahrscheinlich auch, Jürgen, Grund, echt Schiss zu haben. Denn mit der Wahrnehmung hätte ich echt Schiss, dass in ein paar Wochen wieder Dachau aufmacht. Und historisch betrachtet würde ich sagen, vornehmlich sitzen wir dann relativ weit oben auf der Verhaftungs- und Inhaftierungsliste. Müssen wir aber mitrechnen. Also wenn da wirklich jetzt ein sattes Drittel Neonazis unterwegs wäre, das wären schon harte Verhältnisse. Aber gut, zum Bündnischarakter. Jürgen, wie gelingt denn eine organisierte Bündnisarbeit mit einem antifaschistischen Konsens, der nicht droht, wirkungslos, hilflos, blind oder auch instrumentalisierbar zu werden? Ja. Ein Punkt vorab noch, weil es, finde ich, ganz gut illustriert, wie falsch und verrückt das ist, anzunehmen, dass alle AfD-Wähler jetzt schon irgendwie Faschisten, Rassisten, sonst was sind. Ich war in einer Veranstaltung in Hamburg, wo es auch um das Thema ging, und Veranstaltung, Diskussionsteilnehmer meldete sich und outete sich als erst als AfD-Mitglied, also nicht nur Anhänger, sondern Mitglied, brachte durchaus vernünftige Positionen zu Einschränkungen von Meinungsäußerungen in dieser Republik und sonst was, alle unterschreiben konnte. Und das war offensichtlich wirklich das, was ihn umgetrieben hat und was ihn dazu gebracht hat, bei der AfD, dummerweise, aber dennoch, das war sein Motiv dahin. Er kam nach der Diskussion noch zu mir und brachte so zum Ausdruck, ja, das, was uns hier in der Bundesrepublik ja noch der Vorteil ist im Vergleich mit der Ukraine, wäre, dass wir hier ja noch Rechtsstaatlichkeit hätten und da nicht. Ah ja. Was mich in der netten Situation brachte, dem AfD-Mitglied seine Illusionen in den bürgerlichen Rechtsstaat zuhören zu müssen. Und also das illustriert aber ja, das ist ja nun wirklich ein Mensch mit Überzeugungen und Haltungen, die ihn zur AfD bringen, die ihn aber alles andere als in eine faschistische Ecke bewegt. Also er läuft den meint diese Position beim Falschen wiederzufinden, nämlich bei der AfD. Aber das ist ein Mensch, den wir gewinnen müssen und gewinnen können. Das ist ein Mitstreiter und kein Gegner. Und das, also so drastisch habe ich es selten erlebt wie in dem Fall. Was die Bündnisse angeht, den Anspruch breite Bündnisse kann ich mich durchaus mit anfreunden. Das Problem ist nur, dass das in einer abstrakten, verkehrten Weise umgedreht wird. Wenn wir aus der Einsicht und Erkenntnis, die wir analytisch begründen können, dass der Faschismus gegen die Interessen der ganz großen, überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung agieren wird, sehen, dann verstehen wir eine Basis für Breitbündnisse. Dann haben nämlich ganz viele Menschen guten Grund, antifaschistisch wirksam, antifaschistische Mitstreiter sein zu sollen. Und das zu wissen und zu verstehen, ist richtig und ist notwendig. Wenn aber, wie wir es inzwischen leider kennen, genau der Hintergrund, die Begründung, nämlich, dass es objektiv andere Interessen gibt, ausgeblendet wird, dann wird das breite Bündnis zum Selbstzweck und wird abstrahiert von der Bedeutung und der dem Grund, den das breite Bündnis erforderlich und sinnvoll macht. Und dann kommt schlichtweg Unsinn dabei raus. Dann kommt dabei eben halt wirklich nur solche Riesendemonstrationen, die genau das Gegenteil machen von dem, was wir machen müssen, nämlich die Artikulation von Interessen ausblenden, tabuisieren und stattdessen die Gemeinschaft der anständigen, wohlmeinenden, guten Deutschen feiern. Welches nicht nur unzureichend ist, sondern beliebig missbrauchbar ist und missbraucht wird. Das ist dann das Feld, die man auch genauso anheizen kann. Okay, wenn wir jetzt hier alle schon zusammenstehen, der Schritt ist dann nicht mehr weit, zu sagen, okay, dann lass uns doch, ihr seid jetzt alle gegen die AfD und als nächstes, wir wissen ja auch, dass, was weiß ich, der Putler in Russland genauso schlimm ist, also müssen wir ihn jetzt mal kräftig mit Waffen bekämpfen. Also das ist nicht weit, eine solche weitere Perversion da zu machen und ein solcher Missbrauch ist möglich. Ergebnis eines komplett falschen Bündnisverständnis. Nämlich ein Bündnisverständnis, was sich nicht auf gemeinsame Interessen beruft, sondern auf eine gemeinsame Gefühlslage. Auch das äußert sich wiederum in so einem Missverständnis von Politik, und zwar im zutiefst bürgerlichen Missverständnis von Politik. Das ist ein so tief verankertes bürgerliches Bewusstsein, was Politik als Konsumraum wahrnimmt, wo man sich einfach den rauspickt, wo einem die Marke am besten gefällt. Wer auf der Schiene ist, der hat schon verloren, weil der ist eingesackt in bürgerliche Herrschaft in diesem Staat. Das müssen wir durchbrechen. Und wenn wir das nicht durchbrechen, werden wir auch nicht weiterkommen. Und das einzige Weg, den ich sehe, das zu durchbrechen, ist immer wieder Kämpfe zu begleiten, zu initiieren, wenn wir die Kraft dazu haben, wo es um Interessenkämpfe geht. Und die gibt's ja auch. momentan könnte auch für die Auseinandersetzung mit der Gründung der AfD-Jugend wiederum eine aktuelle Rolle dann spielen, Auseinandersetzung um Wehrpflicht. Hm. Wehrpflicht ist ein Beispiel, wo genau das, was ich ursprünglich dargestellt habe, also der Anspruch des Monopolkapitals auf die Massen der Gesellschaft zugreifen zu können, dass die ihnen zur Verfügung steht zur Durchsetzung ihrer Interessen. Ja, das ist Wehrpflicht ist ein genau passendes Beispiel dafür. Das wird dabei artikuliert und zum Glück ist eine überwiegende Mehrheit der Jugendlichen aus gutem Grund haben da noch einen Kopf klar, dass sie da nicht mitlaufen wollen und dass sie das nicht gut finden. Und einen solchen Kampf darum weiter zu reiben, da eben dann auch genau auf die Zusammenhänge zu machen. Ja, es ist das Problem ist nicht nur, wir haben manchmal in diesen Anti-Wehrpflicht-Sachen geäußert ist, ja, wir sind ja nicht gefragt worden. Nein, natürlich seid ihr nicht gefragt worden, weil auf euch wird eh geschissen, weil ihr sollt eh nur als Kanonenfutter da sein. Die Hintergründe davon, nämlich letztlich ist es der Anspruch des Imperialismus, dass auf eine junge Generation ihm zur Verfügung stehen muss als Kanonenfutter, also um andere zu ermorden oder sich selbst ermorden zu lassen. Diesen Interessengegensatz rauszuarbeiten, wenn uns das gelingt, gibt es ja durchaus Kämpfe, dann ist das ein enormer Beitrag für den Antifaschismus. Jeder Realinteressenkampf, wo es gelingt, die Differenz der eigenen Interessen zu den Interessen der Monopole aufs Tablett zu heben, ist ein Fund im antifaschistischen Kampf. Mhm. Und ohne diese Kämpfe wird es mit dem Antifaschismus, wird der hilflos bleiben. Mhm. Nehmen wir uns dafür noch abschließend noch einen kleinen Moment, um über diesen Antifaschismus, den wir bräuchten, um darüber zu sprechen. Also ein Antifaschismus, der auch den Buchenwalder Schwur noch ernst nimmt, also den Imperativ nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus, den auch beherzigt. Ich würde sagen, ein Abarbeiten an der AfD, also die halten ja manchmal so Stöckchen hin und dann kommen alle und springen fleißig drüber. Ja. Also da sagt wieder irgendeine Pfeife was Rassistisches und alle stürzen sich drauf und können ihre Empörung zeigen und können sich auch nochmal stilisieren als Antifaschisten und als Aufgeklärte. Ja genau, also funktioniert ja auch prima dieses Katz-Maus-Spiel. Also jeder kann da immer zeigen, wie super antifaschistisch er ist, weil er gesagt hat, übrigens Höcke hat irgendwas Rassistisches gesagt. Ja, super. Es geht mir auch dabei nicht darum, irgendwie zu sagen, dass man diesen, wenn es eine rassistische Äußerung ist oder auch irgendeine sozialchauvinistische oder was auch immer, die nicht ernst zu nehmen oder darüber hinwegzusehen. Das ist nicht der Punkt. Aber ein organisierter Kampf gegen Armut, Krieg und Krise, das sind ja immer so die drei zwingenden Erscheinungsformen, die sich von kapitalistischen Verhältnissen ableiten lassen, also Armut, Krieg und Krise. Wenn man die wirklich adressiert, dann geht man auch direkt gegen die Wurzel der AfD und auch gleich der anderen bürgerlichen Parteien. Also ich meine, wenn wir über einen wirksam organisierten Kampf gegen die AfD sprechen, dann ist der Protest gegen jetzt in unserem gegenwärtigen Fall der Herbst der Kürzungen, den Protest gegen die Kriegstüchtigkeit, gegen die Wehrpflicht. Das ist ein Kampf gegen die AfD, ohne sich an ihren rhetorischen Figuren abzuarbeiten. Ja? Nicht, dass man sie übersieht, nicht, dass man sie nicht quittiert, aber sich daran abzuarbeiten und so tun, als wäre das dann damit erledigt, ja, als hätte man damit dann die AfD geschlagen, indem ich Höcke vorgehalten habe, übrigens, du hast gerade was Rassistisches gesagt. Naja, das wird der wahrscheinlich wissen. Über diese Information ist er vielleicht dankbar, aber das wird jetzt nicht so viel Wirksamkeit entfalten. Ja? Also stattdessen wirklich an die inhaltliche Wurzel des Problems gehen. Ja? Also der antifaschistische Kampf unter Berücksichtigung der sozialen Frage und des Antimilitarismus, das ist ja gleichbedeutend. Ohne dass man dann da AfD oder NPD oder sowas draufschreibt, kann man gern tun, also hat ja niemand ein Problem damit. Aber allein der Kampf unter Berücksichtigung der sozialen Frage und des Antimilitarismus ist ja immer automatisch aus seinen Inhalten heraus auch ein Kampf gegen die inhaltliche Position der AfD, der anderen Regierungsparteien und Nichtregierungsparteien, also parlamentarischen Parteien, Und ich würde auch sagen, der antikapitalistische Antifaschismus, der die soziale Frage und den Antimilitarismus beherzigt, der ist auch ein probates, natürliches Antidote gegen den hilflosen Antifaschismus. Mhm. Also der droht ja nicht, instrumentalisiert zu werden. Genau. Und so würde ich auch einen wirksamen Antifaschismus charakterisieren, den es insgesamt bräuchte, vor allem in den gegenwärtigen Verhältnissen, um all diese Probleme zu adressieren, um die gesamte Situation mit der Kriegsgefahr zu adressieren, um die Gefahr des hilflosen Antifaschismus zu adressieren, den Rechtsruck zu adressieren. All das ließe sich prima vereinen unter dem Banner eines antikapitalistischen Antifaschismus. Das würden viele wieder aufschreiben, aber man kann den Antikapitalismus nicht nach vorne stellen. Das stimmt. Ich muss nicht von jedem antifaschistischen Mitstreiter als erstes ein Bekenntnis zum Kapitalismus verlangen. Darum geht es nicht. Das wäre wiederum eine umgedrehte Symbolpolitik. Ich muss aber verstehen, gegen wen sich antifaschistischer Kampf richten muss. Das heißt, ich muss letztlich verstehen, gut, das, womit ich angefangen habe, muss verstehen, was monopolkapitalistische Herrschaft in dieser Gesellschaft. Wenn man das nicht verstanden hat, wird man nicht sehen, gegen wen es sich wendet, wird auch die Mechanismen nicht verstehen, die all die Elemente, die sich uns als Faschismus Gefahr darstellen und die dazu beitragen, nicht erfassen können. Und man wird hilflos bleiben, weil man auch überhaupt nicht beurteilen kann, wo man den Kampf ansetzen muss. Wenn wir das aber verstehen, dann kommen wir zu einer Einsicht. Ich habe eben immer den Bedarf des geschlossenen Heimatfront, also dieser Geschlossenheit der Gesellschaft hinter die Durchsetzung monopolkapitalistischer Interessen. Das heißt, andersrum formuliert, und da nähere ich mich so einer Bestimmung, die von Opitz auch für die Entdemokratisierung und Faschismus genommen wird. Es geht darum, dass jegliche Artikulation von Interessen, die sich nicht einbinden lassen auf Linie der Interessen der Monopole, unterdrückt werden. Und zwar rigoros unterdrückt werden, ausgegrenzt, verhindert werden. Dass das jetzt schrittweise passiert, das haben wir jetzt schon. Das, finde ich, lässt sich mit dem analytischen Begriff eines reaktionären Staatsumbaus beschreiben. Und die vollständige Ausgrenzung jeglicher Artikulation und deren rücksichtslose, komplette Unterdrückung, das wäre der Zustand des Faschismus. Mit dem Verständnis ist es naheliegend und ist es auch verständlich, erkennbar, dass eine antifaschistische Strategie genau da ansetzen muss. Und deswegen ist der Kampf um Interessen, um die Fähigkeit, die Möglichkeit, eigene Interessen zu artikulieren. Oftmals geht es ja auch schon darum, überhaupt eigene Interessen mal wahrzunehmen und ernst zu nehmen und nicht schon immer gleich selbst sagen, ach nee, geht ja nicht. da fängt es ja schon an. Denk doch mal immer noch an den Arbeitgeber. Genau, hat doch mal Mitleid, ja. Das wirklich ernst zu nehmen und jegliche immer wieder deutlich zu machen, wir haben ein Recht, unsere Interessen zu verfechten. Und wir haben das Recht und die Pflicht und aller gesellschaftliche Fortschritt besteht darin, dass wir mehr und mehr kollektiv unsere gemeinsamen Interessen als Mehrheit dieser Bevölkerung durchsetzen und zum Ausdruck bringen. Das ist der inhaltliche Kern des Kampfes gegen die Herrschaftsbestrebungen des Monopolkapitals und damit der inhaltliche Kern des antifaschistischen Kampfes. Und der ist objektiv und kann gar nichts anderes sein als antikapitalistisch. Das muss ich nicht raushängen, aber ich kann wir sollten, finde ich, immer da bei diesen Interessenkämpfen und dem der Ermutigung aller unserer Mitmenschen und Mitstreiter, die eigenen Interessen wahrzunehmen und gemeinsam mit anderen dafür zu kämpfen, das nach vorne stellen. Wenn wir das nach vorne stellen, dann haben wir eine Basis für einen Antifaschismus, der eben nicht hilflos ist. Solange wir das nicht tun, wird Antifaschismus hilflos bleiben. Und daher muss er de facto auch antikapitalistisch sein. Jürgen, vielen Dank, dass du heute zu Gast warst und dieses spannende Gespräch mit uns in der Kommunistenkneipe geführt hast. Hat echt Spaß gemacht. Ja. Liebe Kneipengenossinnen und Kneipengenossen, falls ihr euch interessiert für die Marx-Engels-Stiftung, wo unser heutiger Gast Jürgen im Vorstand ist, die Erforschung des wissenschaftlichen Werks von Marx und Engels und seiner geschichtlichen Wirksamkeit ist das Ziel, das sich die Marx-Engels-Stiftung gesetzt hat. Sie verfolgt dieses Ziel seit ihrer Gründung in den 70er Jahren mit Konferenzen, mit Eigenpublikation und Veröffentlichung in marxistischen Fachzeitschriften. Werft einfach mal einen Blick auf die Homepage der Marx-Engels-Stiftung und macht euch euer eigenes Bild. Wir sehen uns wieder in eurer Lieblingskneipe. Bis dahin, ciao!